D2b. Frau Müller, wir müssten Ihnen heute noch Infusionen geben und dazu benötigen Sie einen intravenösen Zugang. Aber bitte nicht auf dem Handrücken, das tut immer so weh. Okay, ich schaue mal, ob ich eine gute Vene am Unterarm finde. Wo ist denn der Stauschlauch? Hier, Desinfektion? Ja, danke. Da ist eine schöne Vene. Ich desinfiziere den Bereich und werde die Stelle vorher betäuben. Dann merken Sie fast nichts von dem Einstich. Es drückt jetzt mal am Oberarm. 2 Milliliter Lidocain und die 24er Kanüle? Genau. Und dann nehme ich eine grüne... Mit 3-Wege-Hahn? Können Sie gleich dran machen. Jetzt kommt die Betäubung. Das kann mal ein wenig brennen. Die Haut ist jetzt betäubt. Das war's schon? Die Haut ist betäubt, Frau Müller. So, das war's. Wenn Sie bitte...